Hobbys und Freizeit, ein Interview mit einem Sportler. Hallo, ich heiße Peter und spiele seit 5 Jahren Fußball. Mein Hobby ist nicht nur ein Sport, sondern auch eine Leidenschaft. Ich trainiere 3-mal pro Woche und habe jedes Wochenende ein Spiel. Fußball hilft mir, fit zu bleiben und neue Freunde zu finden. Es ist wichtig, regelmäßig zu trainieren und gesund zu essen, um gute Leistungen zu erzielen. Mein Ziel ist es, eines Tages in einer großen Mannschaft zu spielen.